Und die ganze Gemeinde der Israeliten gelangte in die Steppe Zin im ersten Monat, und das Volk ließ sich nieder in Kades. Und Mirjam starb daselbst und wurde daselbst begraben. Es hatte aber die Gemeinde kein Wasser. Da rotteten sie sich wieder Mose und Aaron zusammen, und das Volk haderte mit Mose und schrie, ach, wären wir doch nur mit umgekommen, als unsere Brüder vor Jahwe umkamen. Warum hast du doch die Volksgemeinde Jahwes in diese Steppe gebracht, dass wir hier sterben sollen samt unserem Vieh? Und warum hast du uns aus Ägypten fortgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen, wo man nicht sehen kann, und wo es keine Feigen und Weinstöcke und Granatäpfel und kein Trinkwasser gibt? Mose und Aaron aber wichen vor dem Volk an die Türe des Offenbarungszeltes und fielen auf ihr Angesicht, da erschien ihnen die Herrlichkeit Jahwes. Und Jahwe redete mit Mose also, hole den Stab, versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen mit dem Felsen, so wird er Wasser hergeben. Lass für sie Wasser aus dem Felsen hervorgehen und schaffe der Gemeinde zu trinken samt ihrem Vieh. Da holte Mose den Stab aus dem Heiligtume, wie ihm Jahwe befohlen hatte. Hierauf versammelten Mose und Aaron das Volk vor den Felsen. Und er sprach zu ihnen, hört, ihr Widerspenstigen! Können wir wohl aus diesem Felsen Wasser für euch hervorgehen lassen? Hierauf erhob Mose seine Hand und schlug mit seinem Stabe zweimal an den Felsen. Da kam viel Wasser herauf, so dass die Gemeinde trinken konnte samt ihrem Vieh. Jahwe aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht vertraut habt, dass ihr mir als dem Heiligen die Ehre gegeben hättet vor den Augen der Israeliten, so sollt ihr dieses Volk nicht hineinbringen in das Land, das ich ihnen verliehen habe. Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit Jahwe haderten, und er sich unter ihnen verherrlichte. Und Mose sandte von Kades aus Boten an den König von Edom, so spricht dein Bruder Israel, du kennst alle die Mühsale, die uns betroffen haben, wie unsere Vorväter nach Ägypten zogen, und wir lange Zeit in Ägypten wohnen geblieben sind, und dass die Ägypter uns, wie unsere Väter, hart bedrückt haben. Da schrien wir zu Jahwe um Hilfe, und er hörte unser Flehen und sandte einen Engel, der führte uns aus Ägypten hinweg. Nun sind wir hier in Kades, einer Stadt an der Grenze deines Gebiets. Lass uns doch durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht durch Äcker oder Weinberge ziehen und kein Wasser aus den Brunnen trinken, auf der Heerstraße wollen wir dahin ziehen, ohne nach rechts oder links abzubiegen, bis wir dein Gebiet durchzogen haben. Edom aber antwortete ihm, du darfst nicht durch mein Land ziehen, sonst müsste ich dir mit dem Schwert entgegentreten. Da sprachen die Israeliten zu ihm, auf der gebannten Straße wollen wir dahin ziehen, und wenn wir von deinem Wasser trinken, wir und unsere Herden, so wollen wir's bezahlen. Es handelt sich ja um nichts weiter, als dass wir einfach durchziehen möchten. Er aber erwiderte, du darfst nicht durchziehen. Und Edom trat ihm entgegen mit zahlreichem Kriegsvolk und mit gewaffneter Hand. Da sich Edom somit weigerte, Israel den Durchzug durch sein Gebiet zu gestatten, so ließ ihn Israel und bog seitwärts ab. Sodann brachen sie auf von Kades, und die ganze Gemeinde der Israeliten gelangte zum Berge Hor. Jahwe aber sprach zu Mose und Aaron am Berge Hor, an der Grenze des Landes Edom, also, Aaron soll nunmehr zu seinen Stammesgenossen versammelt werden, denn er soll das Land, das ich den Israeliten verlieben habe, nicht betreten, weil ihr am Haderwasser meinem Befehl ungehorsam gewesen seid. Nimm Aaron und seinen Sohn Eliasar und führe sie hinauf auf den Berg Hor. Ziehe Aaron seine Kleider aus und bekleide damit seinen Sohn Eliasar, Aaron aber soll zu seinen Stammesgenossen versammelt werden und daselbst sterben. Und Mosdad, wie ihm Jahwe befohlen hatte, und sie stiegen vor den Augen der ganzen Gemeinde hinauf auf den Berg Hor. Und Mose zog Aaron seine Kleider aus und bekleidete damit seinen Sohn Eliasar. Aaron aber starb dort auf dem Gipfel des Berges, sodann stiegen Mose und Eliasar vom Berge herab. Als aber die ganze Gemeinde sah, dass Aaron verschieden war, da beweinte ganz Israel Aaron 30 Tage lang.